willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 6, 2014, die Schande der westlichen Medien. Ja. Und damit ist nicht gemeint, sagen wir mal, am Anfang sehr zurückhaltende Verhalten einiger Medien, ja, was die NSA-Skandale anbetrifft, ja, muss man schon Mehrzahl sagen. Nein, sondern es geht darum, um die Berichterstattung von Sochi oder über Sochi. Und bevor ich dazu komme, erstmal noch ein anderes Thema, aber ihr könnt euch da schon mal drauf einstellen, ja, könnt ihr schon mal den Mitschnitt bereit machen, ja, dürft ihr sogar tun, ja, bei mir, kein Problem. Und zwar geht's um Facebook. Ja, Facebook wird 10 Jahre alt oder ist 10 Jahre alt jetzt geworden und hat natürlich einiges erreicht, ja. Auf jeden Fall Mark Zuckerberg sehr berühmt geworden, dass das durch das ganze, ja, durch den ganzen Hype, der da aufgetaucht ist. Unverhofft übrigens, ja, gab es so einen Schnitt, ich würde sagen, so 2008 herum, auf einmal hat's so richtig eingeschlagen und die Zahlen schossen in den Himmel und dann 2012 rum wurden eben schon 1000 Millionen Benutzer gezählt, 1,2 Millionen dann, 1200 Millionen dann bereits 2013. Und eine Erfolgsgeschichte. Und man denkt, Facebook ist eine sichere Sache. Doch in letzter Zeit wurden da einige Steine offenbar im Weg von Facebook. Und alles deutet darauf hin, dass Facebook eben so nicht mehr weitermachen kann. Gut, eigentlich im Prinzip wissen wir das alles schon. Ja. Dennoch muss man sagen, ist der Erfolg bemerkenswert. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, bei denen ich viele Leute nicht vermitteln konnte, einen Facebook-Account zu machen, ja, weil man sich da kategorisch verwehrt hat dagegen. Mittlerweile haben alle diese Leute die ich vorher stark überzeugen musste, was ich übrigens im Nachhinein auch sehr bereue. Aber all die haben einen Facebook-Account für verschiedenste Sachen. Man wird da so mit reingesogen. Und das zeigt aber auch, dass Facebook momentan in Europa zumindest sehr, sehr aktuell ist und eben sehr viele Leute anzieht. Die Bekannten sind dort, also muss man oder will man früher oder später eben auch dorthin gehen. Und diese Sogwirkung darf man nicht unterschätzen, sonst wären solche, sagen wir mal, Ableger wie Wer kennt wen, überhaupt gar nicht mehr existent. Und dennoch ist es so, dass wenn erstmal ein Bekanntenkreis dort drin ist, dass es dann sehr schwierig ist, diesen Bekanntenkreis dort wieder rauszuholen, ja, beziehungsweise dann auf eine Alternative zu bringen. Ja. Warum sollte man das überhaupt tun? Facebook ist ja in den letzten Jahren, in diesen 10 Jahren, mehr als einmal aufgefallen mit Datenskandalen, mit großen Pannen auch. Und jetzt zuletzt natürlich durch die NSA-Skandale wurde da eben ein deutliches Fragezeichen hinten dran gesetzt. Auch ich habe meinen Facebook-Account schon seit einiger Zeit deaktiviert. Ja. Trotzdem, dass viele oder eigentlich alle meine Bekannten mittlerweile bei Facebook sind, bin ich dort rausgegangen. Ich denke auch, es ist eine Frage, wann ein kritischer Punkt überschritten ist. Ja, solange man in einem Social Network hat, in dem man noch einigermaßen anonym agieren kann, unbemerkt agieren kann, ist es meiner Meinung nach eben nicht so gefährlich, wie wenn man dort dann auf einmal die ganzen Leute hat, mit denen man eigentlich auch so eigentlich ja überlegt, was man denn so mitteilen will. Das wird dann ganz schnell kritisch und meiner Meinung nach ist dann eben erst die wirkliche Gefahr dort. Ja, das ist wie beim Bäcker in einer kleinen im kleinen Dorf. Da erfährt man alles über seinen Nachbarn, alles. Ja. Und das, da ist wirklich die Gefahr drin. Denn die Nachbarn, es ist zum Beispiel das, was zählt. Ja. Nicht, was irgendjemand 3000 Kilometer entfernt, irgendjemand am Computerbildschirm hier dann über einen denkt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Man wird diesen Menschen vermutlich niemals in seinem Leben sehen. Und dieser Mensch hat auch aller Wahrscheinlichkeit nachher nie irgendwelchen Einfluss auf das eigene Leben. Ja, dann kann man dann blocken oder irgendwas und fertig. Das war's dann. Das ist aber eben so nicht mehr ganz so einfach, wenn der gesamte Bekanntenkreis dort ist, auch die Bekannten, denen man eben nicht alles anvertrauen will. Und das sind meistens mehr, als man dann auch denkt. Ja, also da ist dann eben ein kritischen Punkt erreicht. Und dieser Punkt ist offenbar jetzt auch in den USA, zum Beispiel, wo eben Facebook herkommt, überschritten. Denn die Jugendlichen rennen Facebook davon. Und zwar in einem Maße, dass man durchaus von einem Trend sprechen kann. Facebook ist nicht mehr die Wahl der jungen Leute, die offenbar auch dann so eine Zukunft von so einem Social Network bestimmen können. Dort, wo Mama, Papa, Opa, Oma miteinander kommunizieren, das ist nicht der richtige Platz für einen Jugendlicher. Ja? Das ist ganz klar. Und da hat dann eben Facebook auch zu knabbern dran. Man kann sagen, das ist nicht ganz so schlimm, weil ja die Masse, die Menge der Benutzerkonten auch zeigt, dass die Jugendlichen schon längst dort in der Minderheit sind und dass Facebook auch mittlerweile von allen möglichen anderen Menschen bestimmt wird. Alle Sorten von Menschen, alle Altersgruppen sind dort vertreten. Was auch gleichzeitig wieder eine Gefahr darstellt, natürlich, klar. Aber da ist die Frage, wie viel grundsätzlich, wie viel, ja, man muss schon sagen, wie viel Macht haben denn hat denn die junge Generation auf soziale Netzwerke? Ja. Kann Facebook ein soziales Netzwerk für Senioren sein? Ja, das ist die Frage. Und wie gesagt, der Bär steppt ja momentan, ich will es wirklich nicht sagen, weil ich finde die Plattform also furchtbar und ich habe zum Glück nie einen Account dort angelegt, aber der Trend ist zum Beispiel momentan Instagram. Und bei den Zuwachsraten hat Instagram Facebook schon extremst überholt. Ja, also die höchsten Zuwachsraten überhaupt. Ja, ich meine, Google Plus hat ja Facebook schon bei den Wachstumsraten deutlich überholt. Aber Instagram schlägt alles. Ja. Google Plus konnte übrigens auch durch diesen Trend etwas profitieren. Viele junge Leute steigen bei Google Plus ein. Ob dann Google Plus in absehbarer Zeit das gleiche Schicksal ereilt, das kann schon sein, ja. Ich weiß auch nicht, ob es da ein Rezept dagegen gibt. Es ist eben eine kritische Sache. Wird Facebook in den nächsten 10 Jahren noch existieren? Nein. Jedenfalls nicht so, definitiv. Das ist unvermeidlich. Ja. In welcher anderen Form, gleicher Name oder umbenannt, ja. Man wird sicherlich die Richtung deutlich ändern. Es wird nicht so weitergehen, definitiv nicht. Und da ist dann die Frage, wie wird Facebook seine Kernbenutzer eben ansprechen und was werden das sein? Ja, wird eben dann Facebook Senior Book? Ja, wer weiß, wer weiß. Ich denke aber, Es wird so nicht nochmal 10 Jahre weitergehen. Ja, da bin ich jetzt ganz fest auf. Ich wäre sogar traurig, wenn das passieren würde, denn dann gäbe es keine richtige Entwicklung mehr. Auch Google Plus wird in 10 Jahren nicht mehr in der Form existieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und also nicht mehr in der Form. Ja. Instagram wahrscheinlich genauso. Ich denke, da wird es noch viel schneller gehen, weil die Möglichkeiten bei Instagram doch etwas eingeschränkter sind, vor allem gegenüber Google Plus. Aber ja, warum sage ich das jetzt eigentlich? Das ist ja eigentlich ein Geburtstag von Facebook. Da muss man eigentlich was Positives sagen. Ja, aber in letzter Zeit gibt es eben nicht ganz so viel Positives eben über Facebook zu berichten. Das muss man auch sagen. Und ja, Facebook ist momentan auf dem, wie man so schön sagt, absteigenden Ast, obwohl bei uns die Leute wie verrückt Facebook-Accounts machen. Trotz aller NSA-Skandale, das muss man ganz klar sagen. Gut, ich kenne zwar auch schon Leute, die jetzt sich drastisch eingeschränkt haben und gar nichts mehr posten, und auch ihre Kontakte massiv bereinigt haben deswegen. Und ihre Daten auch, das kann man durchaus sagen, also massiv gefälscht haben, ja. Und wenn auch neue Accounts angelegt wird, da wird man auch schon oft von den Bekannten angesprochen, dass man da nicht seine richtigen Daten eintragen soll, sondern gefakte Daten. Ja, und dass man dann den echten Bekannten eben sagen soll, unter welchen Fake-Namen man da gefunden wird. Wenn man sich da was ausdenkt, dann fällt das auch gar nicht weiter auf. Ja. klar, es verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Facebook, um das deutlich zu sagen. Und ich denke, oder ich kann nicht mehr empfehlen. Und wie gesagt, ich bereue es, dass ich doch einige Bekannte zu Facebook gezogen habe. Aber wer konnte das denn? Die Entwicklung so schon abschätzen. Ja, man hat es immer gesagt, ja, mit den Apple-Skandalen und so weiter, aber in dem Ausmaß, ja, und dass es dann auch auf US und Großbritannien, auf USA und Großbritannien sozusagen auf die Firmen beschränkt wird, das konnte man auch nicht wissen. Ich bin eigentlich mehr davon ausgegangen, dass auch dass man in Europa eher von ja, europäischen Geheimdiensten Angst haben muss, aber dem ist offenbar nicht so. Die sind nicht fähig, uns zu schützen vor den USA und vor Großbritannien offenbar. Und das ist eigentlich noch das ganz ganz Schlimme daran. Und deswegen kann man eigentlich nicht mehr empfehlen, irgendetwas bei einer amerikanischen oder britischen Firma zu tun. Ja, aufpassen, wo die Daten eben hinlaufen und nicht auf US-Servern oder auf britischen Servern. Das wird auch sicherlich noch Nachspiele haben mit Großbritannien. Da ist auch gerade im Momentan was am Laufen. Möglicherweise wird das auch nochmal zum fetten Skandal werden. Bisher konnten die sich ja gut aus der Affäre ziehen, weil die ganze Welt nur auf NSA geschaut hat, aber nicht auf GCHQ. Ja. Gut, ich empfehle auf jeden Fall mal den Artikel hier durchzulesen auf Heise, ein umfangreicher Artikel, 10 Jahre Facebook heißt der, Happy Birthday, liebste Datenkrake. Ja, und da ist auf jeden Fall einiges zu finden, was vielleicht sehr, sehr interessant ist und erklärt, warum das Zeitverschwenden auf Facebook denn weltweit so beliebt ist. Dazu habe ich aber auch noch was Lustiges gefunden, ja. Facebook hat's auch geschafft, von South Park mal so richtig verarscht zu werden. Überhaupt, ich wollte hier, oder ich habe hier bei vielen Themen auch einiges gefunden bei South Park, ja. bei den Hauptthemen. Und da müsst ihr euch mal die Folge angucken. Die könnt ihr euch kostenlos legal angucken auf southpark.de. Ist die Domain, Moment, ich guck mal, dass ich mich vertue. Ich habe das auf jeden Fall im Artikel nochmal verlinkt. Sauspark.de, genau. Die Folge Du hast null Freunde. Schaut euch die mal an und dann wisst ihr auch, was ihr zu tun habt. Ja, ganz klar. So, jetzt komme ich mal zum anderen Thema, wo ich mich zusammenreißen muss, ja, dass mir nicht gleich wieder die Zornesröte ins Gesicht steigt. Und zwar ist das Sochi und die hässliche Fratze der westlichen Medien. Ja, kann's nicht anders sagen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich in den letzten vor den Olympischen Spielen so zurückgehalten, ja, an Kritik, weil ich gedacht habe, das wird noch besser. Aber was die Berichterstattung über die Olympischen Spiele in Sochi 2014 betrifft, das ist unter aller Sau. Das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Was man hier sieht in unseren Medien, ist eine Farce, ja, ein Affront gegen den Sport, gegen die Athleten, ja. Und man könnte fast meinen, wir sind wieder im Kalten Krieg. Europa gegen Russland. Ja, so könnte man das gerade wieder meinen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich mal ein paar Gedanken drüber gemacht haben, wie das vielleicht bei der russischen Bevölkerung ankommt, wenn man wenn das eigene Land so dargestellt wird. Ja. Auch sehr verzerrt teilweise dargestellt wird. Ich weiß, das sind ein paar heiße Themen, ja, und es ist durchaus richtig, dass sowas vor Olympia und während Olympia auch mit diskutiert wird. Ja. Dafür ist auch Olympia mit da, mal den Blick der Welt auf ein Land zu richten. Und dann eben auch da Kritik zum Beispiel zu äußern, ja. Aber mit Hetzkampagnen, das hat noch nie funktioniert. Da muss man gute Kritik bringen, ja, muss auf Missstände hinweisen, ja, aber in einer akzeptablen Form und das Ganze nicht ausarten lassen in lächerlichen Sachen. Wenn sich dann die gesamte Berichterstattung statt auf den Sport, um den es ja eigentlich bei Olympia geht, ja, da ist ja fast nichts mehr übrig davon. Wenn man sich dann auf zum Beispiel einen Waschraum, wo zwei Toiletten ohne Trennwände nebeneinander sind, beschränkt. Ja? Ich weiß nicht, wo die den gefunden haben. Ja? Dann ist das aber sehr, sehr traurig. Um es mal so zu sagen, es gab und es wird nie Olympische Spiele geben, wo alles perfekt ist. Ja? Wobei Sochi, muss ich sagen, ist von der Organisation her schon nahezu perfekt. Aber dennoch wird Perfektionismus in der Form, wie es die Medien hier bräuchten, um etwas Positives zu berichten von Sochi, kann es ja nie geben. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist auch faszinierend oder beschämend beziehungsweise traurig, dass wenn man sich mal so Berichterstattung anguckt, je nachdem in welchem Land es ist, dass die dann anders da ausfällt. Ja, ist es zum Beispiel in einem unkritischen westlichen Land, ja, dann wird es ganz anders dargestellt. Dann ist eine pompöse Eröffnungsfeier, ist auf einmal eine grandiose Vorführung des Sports, ja, und der Welt, ja, und des eigenen Landes. Wenn Russland eine pompöse Eröffnungsfeier macht, dann ist das russische Putin-Propaganda, ja, die über die Missstände im Land hinwegtäuscht. Das dann, ich meine, was erwarten die Medien eigentlich? Weiß nicht, in Vancouver sollten die da vielleicht mal zeigen, dass es auch Obdachlose gibt in Vancouver bei der Eröffnungsfeier, oder wenn mal wieder, oder wenn, als die Winterspiele in den USA waren, oder auch nehmen da auch die Sommerspiele mit rein, ja, als sie in den USA waren, ja, hat dann die USA auch gezeigt, Slum-ähnliche Zustände mit Leuten, die eben kein Dach über dem Kopf haben und auf der Straße verrecken, weil es damals keine soziale Krankenversicherung gab. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ziemlich einseitig, was da berichtet wird. Ja. Über ein Thema, da traut man sich ja gar nicht zu sprechen, ja. Zumindest wenn man nicht gegen Russland hetzt. Ja, das ist das Thema Homosexualität. Sobald auch nur ein Wort in Richtung, jetzt überlegt mal, oh, Moment, Willst du etwa Homophobie unterstützen? Das geht schon mal gar nicht. Ja. Die werden gejagt, die Homosexuellen in Russland. Ja, so heißt es. Und das geht nicht. So, jetzt muss mir mal jemand das Gesetz zeigen, das in Russland Homosexualität verbietet. Übrigens ein Gesetz, das bis, ich glaube, bis 1970, also kurz vor 1970, auch in Deutschland per Strafe verboten war. Also, da ist auch wieder ein Teil Doppelmoral. Ja. Das muss man mir mal jemand zeigen, dieses Gesetz. Das gibt's nämlich nicht. Es ist nur die Propaganda, wie es heißt, verboten. Ja. Das heißt, das positive Anprangern von homosexuellen Handlungen, ja, das ist schlimm. Das muss abgeschafft werden. Dieses Gesetz ist eine Farce. Ja, und das ist auch sinnlos, sinnlos. Genauso sinnlos übrigens, wie das ständige Predigen in den Medien für Homosexualität. Ey, da muss ich doch ganz ehrlich sagen, was soll denn der Mist? Jedem seine sexuelle Vorliebe. Okay, fast jedem, ja, weil es gibt da noch andere, die sind eben auch gesetzlich nicht relevant. Vielleicht werden die ja auch mal aufgehoben in der Zukunft, ja, und man sagt, wie konnte sowas nur mal verboten sein, ja. Gut, und wenn dieses Thema auf die Tagesordnung muss, dann bedeutet das ja auch, dass es offenbar Ängste gibt, dass man ungerecht behandelt wird, wenn man einer bestimmten Gruppierung angehört. Nur jetzt, ich weiß nicht, gibt's eigentlich auch so eine Organisation gegen Heterophobie oder irgendwie? Klar, natürlich ist das andere Problem wesentlich größer, weil eben das eine Minderheit ist. Ja, aber muss denn auch die Masse von der Minderheit in der Form gegängelt werden? Und das ist eben die Frage gewesen in Russland, als dieses Gesetz verabschiedet wurde. Ja, dass man eben, wie gesagt, ich finde das Gesetz nicht richtig, denn es ist unnötig. Es sollte in einer Gesellschaft unnötig sein. Ja. Ich verstehe jetzt nicht ganz, inwiefern dieses Gesetz dazu verleiten solle, in den Medien zu sagen, dass Russland Homosexuelle jagt. Diese Gruppierungen, ja, die es da gibt, die gibt's übrigens auch bei uns, die treten nur nicht so heftig in Erscheinung, ja. Und das ist ganz, ganz schlimm. Nur, was hat denn das mit dem Staat Russland zu tun? Das verstehe ich nicht. Und was hat das überhaupt mit den Olympischen Spielen zu tun, das Ganze? Jetzt habe ich da wahrscheinlich ein ziemliches Wespennest gestochen, ja, aber ich stehe auch dazu, ja, zu sagen, und ich finde, man muss auch noch das Recht haben, zu sagen, dass man eben auch schon eine Bevölkerung, wie es eben in Russland vorhanden ist, die eben auch größtenteils Homosexualität ablehnt, dass man hier auch Gesetze machen kann für das Volk, ja, aber nochmals, das Gesetz ist nicht korrekt, das gehört abgeschafft. Gleichzeitig möchte ich aber auch jetzt endlich mal hier diese Diskussionen, die darüber stattfinden, insofern rügen, als dass sie unangebracht sind, ja, bei so einer Veranstaltung. Ja. Deswegen kann ich das nicht verstehen, dass man wieder mal vom Westen her so nach Russland zeigt. Und ich meine, gerade die USA ist ja damit nicht ganz so unproblematisch. In einigen Staaten da sollte man sich wegen dem starken christlichen Glauben, ja, lieber nicht so schnell outen, ja, oder man hat dort nichts mehr zu lachen. Da gibt's ganze Ortschaften, diese No-Go-Zone für Schwule. Aber das wird natürlich in den westlichen Medien verschwiegen. Ja. Man will ja die fortschrittliche USA haben. Und, gut. Aber das ist wieder, ja, ihr merkt schon. Olympia. Und worüber rede ich? Über Homophobie. Was soll denn das? Ja, unglaublich. Also. Olympia. Warum wird hier Sochi dermaßen runtergemacht? Ja, jeder kleinste Missstand wird hier auf den Tisch gebracht. Da werden Hotels gesucht von den Journalisten, bei denen irgendwas nicht stimmt, ein paar Spinnweben an der Decke oder so, ja, oder was weiß ich, ein Bettlaken nicht richtig gemacht oder ein Türknauf ist ein locker. Ja, tatsächlich, da war ein Türknauf locker, da hat ein Journalist einen riesen Aufstand gemacht und hat jetzt ein anderes Hotel bekommen, ja, wo der Türknauf funktioniert. Aber, also ehrlich gesagt, wenn die Leute in Sotschi sind offenbar sehr, sehr, haben ein sehr, sehr dickes Fell, die Verantwortlichen dort, ja. Also wenn zu mir ein Journalist käme und hätte ein Problem, dass der Türknauf wackelt, dann würde ich ihn in die Besenkammer sperren. Tut mir leid, das ist so, ja, aber ich bin kein guter Hotelier wahrscheinlich, ne? Deswegen wäre das wahrscheinlich kein Hotel, kein Job für mich, ne? Ein Hotelier. Egal. Auf jeden Fall, so geht das nicht. Ich hab's auch noch nicht gelesen, dass im Disneyland Paris in den Hotels, im teuersten Hotel, ja, Blut am Kissen gefunden wurde. Ja, das ist mir tatsächlich passiert. Ja, da habe ich halt angerufen und habe gesagt, ich hätte gern ein neues Kissen. Da habe ich das innerhalb von 5 Minuten bekommen. Alles wunderbar. Ja. Ja, und im zweiteuersten Hotel im Disneyland habe ich dann Spinnweben an der Decke gefunden. Ja. Gut. Ich weiß nicht, wo die hingefahren sind, um die Toilette da zu sehen, wo zwei Toilettensitze nebeneinander sind. Würde mich nicht wundern, wenn das irgendwann mal rauskommt, dass das eine Fotomontage war. Oder ob die in einer Kaserne waren oder sowas. Ja. Oder vielleicht in ein super Budget-Hotel, ja, wo so eine ja, Gruppe eben da extrem günstig ein Hotelzimmer mieten kann, weil man sonst das nicht leisten kann. Ja. Ich meine, erfinderisch ist man ja, ne, in den Gefilden und da kann ich mir das auch schon vorstellen. Ja, und dann war die Eröffnungsfeier und kaum ein Satz bei den Vorberichten, kurz vor der Eröffnungsfeier, kaum ein Satz, wo nicht suggeriert wird, wie schlimm das doch jetzt alles ist, wie furchtbar, wie vielen Menschen da Leid zugefügt worden ist für diese Putin Games, ja, wie es immer wieder geheißen hat in Sotschi. Der Größenwahn wurde immer angesprochen, ja, und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie fängt man schon an, komplett zu ignorieren, dass Putin gewählt wurde, aber das interessiert ja eh keinen mehr. Die Medien haben hier offenbar das Bild des Diktators ja gut rübergebracht. Und jetzt sind eben diese Sotschi-Spiele böse, ja, sehr böse. Ja. Und da wird auch immer wieder suggeriert. Ich habe sogar ein Interview von dem, ich glaube, der Chef der Curling-Mannschaft, ja, dem Trainer der Curling-Mannschaft, ein Interview gesehen, wo er auch gefragt wurde, wie er das denn hier jetzt empfindet und ob das, wie er die Missstände hier empfindet. Und da hat er dann gesagt, oh, für ihn ist alles in Ordnung, die werden wunderbar betreut, alles ist toll und da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Und dann wurde immer wieder nachgebohrt. Ja, aber, ja und, ist das nicht und ja, wie sieht man das? Und dann wurde auch noch die ziemlich unsichere, ja, wenn auch gleich sehr hübsche Frau dort interviewt, die bei dem Mann dort nebendran gesessen hat. Wie es ihr denn auch gefällt, ja, und sie hat sich da auch freiwillig zu Wort gemeldet, hat sie sogar richtig mal, ja, hier gewagt, was zu sagen und hat dann auch gesagt, dass es ihr wirklich gefällt, bei den Wiener Spielen mal aus dem Hotel zu gucken und das Meer zu sehen, ja, weil Sotschi ist ja eigentlich eher so, naja, ein Badeort, ja, und nicht unbedingt der typische Ort für jetzt Winterspiele abzuhalten. Aber, dann wurde gleich wieder hinterher die Frage hinterhergeworfen, ja, wäre es denn aber auch nicht schön, wenn man Schnee sehen würde bei den Winterspielen? Also man kann ja wirklich viel suggerieren, ne? Und ja, Schnee ist schön bei den Winterspielen, den gibt's auch bei der Olympiade in Sotschi, denn nicht weit entfernt von dem Badeort Sotschi zu sehen, ja, die weißen Gipfel der Gebirge dort. Ja, also ich denke, das ist kein Problem, das werden wir auch sehen, dass es kein Problem ist, ja. Vielleicht noch nicht mal so ein großes Problem wie beispielsweise heutzutage dank Klimaerwärmung in Garmisch-Partenkirchen, ja. Das ist nämlich mit Schnee auch manchmal ziemlich übel. So, gut, also, dann natürlich die ein Affront jagt den anderen, das geht auch ins Politische rein, da wird gestichelt auf beiden Seiten, ja, die USA sticheln, Russland stichelt zurück. Und das war dann im Vorfeld beispielsweise, dass dass Brian Boitano, der ebenfalls homosexuell ist, eben in die Delegation berufen wurde, in die offizielle Olympiadelegation, auch noch andere lesbische Mitglieder, also die Delegation eben aus Homosexuellen, was absolut okay ist, klar. Das aber eben zu tun, um hier zu sticheln, ist lachhaft, ja, ist lächerlich und unwürdig und schadet dem Sport, ja. Abgesehen davon, von der sexuellen Ausrichtung, die mich überhaupt nicht interessiert bei dieser Delegation eigentlich, ja, aber offenbar interessiert es die westlichen Medien, es ist Brian Boitano. Brian Boitano? Na, jetzt hat sich die USA aber komplett zum Affen gemacht, ja. Wirklich. Brian Boitano? Ihr kennt ihn vielleicht. Kommt euch der Name nicht bekannt vor? South Park? Uncut? Ja? Schaut euch mal den Film an. Ich habe hier auch noch einen Link dazu. Ich kann leider nicht wie bei der Facebook-Folge euch hier einen Link zu dem Film schicken, weil den Film, das ist natürlich, ja, ist nicht, wird nicht kostenlos angeboten im Internet. Also müsst ihr euch dann mal irgendwie ausleihen beim Bekannten oder in der Videothek und dann könnt ihr das mal sehen. Ja, jedenfalls verarscht South Park den Brian Boitano ziemlich heftig. Ich dachte eigentlich, dass man das nicht mehr machen kann. Aber vielleicht hat ja Brian Boitano für die ganzen Probleme der Medien mit Sochi eine Antwort. Denn schließlich war ja die ganze Zeit in dem South Park-Film die Frage, ja, was würde Brian Boitano tun? Vielleicht kann er es ja sagen. Ja, gut, also traurig eigentlich jetzt die Vorberichte. Umso schön zu sehen, wie toll die Eröffnungsfeier war. Phänomenal meiner Meinung nach, klar. Auch auf Google Plus hätte ich nicht gedacht, dass auch dort das Niveau so tief ist, schon mittlerweile wieder. Ja, also fast schon so bei Facebook-Niveau, muss man ganz klar sagen. Das meistgepostete dort war natürlich die Panne, die es gegeben hat, weil der eine olympische Ring sich nicht geöffnet hat. Ja, einer hat dann geschrieben, hat, das war der Ring der USA, der braucht sich nicht zu öffnen. Nein, ganz klar. Also ich meine, wenn da wurde auch wieder so das Ganze so reduziert da drauf auf diesen eine Panne. Dabei war die ansonsten die Eröffnungsfeier wirklich super, ganz toll, Inszenierung phänomenal. Viele Elemente aus der russischen Vergangenheit wurden dort integriert, auch die großen Künste im Ballett beispielsweise, ja, das Bolschoi-Ballett beispielsweise wurde dort mit thematisiert, auch die zeitlichen Abschnitte von der Ära der Zaren, ja, bis dann zur Revolution im Ersten Weltkrieg dann auch und so weiter und so weiter. Also es wurde dort eine richtig gute Übersicht gezeigt, so wie es eigentlich auch für eine Olympiade gehört, für eine Eröffnungsfeier, ja, dass da auch die Geschichte des Gastgeberlandes mal aufgeführt wird. Klar, da gibt's immer wieder Kritiken, ne? Und da kann man das auch durchaus die Probleme auch aufzeigen, ja. Aber zum Beispiel gab's ja da auch einen Skandal am Bolschoi-Theater in Russland und ja, natürlich. Aber ob das dann auch wieder erwähnenswert ist während einer Moderation der Eröffnungsfeier, ich weiß es nicht. Aber man muss ganz klar sagen, die Moderation direkt bei der Eröffnungsfeier, ja, ist noch einigermaßen akzeptabel gewesen. Nur die Vorberichte von der Dame dort bei der ARD war es, glaube ich. Also tut mir leid, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Gar nicht. Gut. Also damit sage ich auch, dann lasse ich es mal damit bewenden. Ja, hier mit Sochi. Aber die Wettbewerbe, die werde ich mir angucken, denn ich mag Olympia, ich bin Olympia-Fan. Ja. Es gibt durchaus berechtigte Kritik an der Institution, an sich, an der Veranstaltung, an sich, egal wo sie stattfindet, ja, ob das okay ist oder nicht. Aber man soll es auch mal so sehen, Viele, viele, viele Millionen Menschen haben an den sportlichen Ereignissen Olympia sehr viel Spaß. Ja? Nicht nur die Athleten, auch viele Leute, die zuschauen. Ja? Und man kann den Leuten durchaus mal den Spaß gönnen. Ja, es ist oft eine ziemliche Belastung für die Leute, die in diesen Gebieten wohnen. Und ich habe auch noch nie eine Olympiade gesehen, wo alle damit einverstanden waren, ja, dass die Olympiade dort stattfindet. Und dennoch muss ich sagen, könnte auch Sochi von diesem Ganzen profitieren, zumindest der Name mal bekannt und mal kurz nach Sochi in Urlaub. Ja, jetzt weiß man auch, dass es ein Badeort ist, der wirklich toll jetzt hier aufgebaut wurde auch noch, ne, oder ausgebaut wurde. Das kann natürlich der Region auch helfen, Tourismus beispielsweise, ganz klar. Das ist aber dann wieder etwas, was eben nicht in unserem Einflussbereich liegt, sondern eben in im Einflussbereich der russischen Regierung, was danach gemacht wird, ob Sochi einfach wieder fallen gelassen wird oder ob das eben bleibt und da die Möglichkeiten ausgeschöpft werden, dass dann auch den Leuten dort direkt vor Ort was Positives im Endeffekt dann präsentiert werden kann. Ja, ganz klar. Gut. Dann gibt's noch ausnahmsweise mal eine Tech News, ja, hier. Ja, Firefox 27 ist ja draußen und die TLS-Verschlüsselung 1.2 ist jetzt Standard, damit man auch etwas sicherer die Daten bei der entsprechenden Verschlüsselung übertragen kann. Auch das ist, finde ich, eine sehr wichtige Neuerung an diesem, an der neuen Version des Browsers, damit, dass das eben jetzt als Standard gesetzt wird und nicht nur optional ausgewählt werden kann, denn dann können wir das gleich vergessen. Es gibt auch eine Veränderung in der Social API von Firefox, ja, um eben Benachrichtigungen zu bekommen und auch Chat und so weiter, ja, dass dort eben bei diesen integrierten Diensten da nicht nur einer angemeldet werden kann, sondern mehrere Social Networks beispielsweise aktiv sein können und dann eben die entsprechenden Benachrichtigungen durchkommen können. Ja, gut. Es sind noch einige kleine Änderungen drauf, die jetzt Normalbenutzer kaum interessieren dürfte. Optisch hat sich nichts geändert, das bleibt alles so, wie es ist. Also es ist mehr ein kleineres Update, trotz jetzt dieser Versionsnummer. Das hat ja Firefox bzw. Mozilla so gemacht, dass eben die Versionsnummern eben gleich hier etwas im größeren Stil geändert werden. Ja, also immer wieder eine neue Version. Diesmal eben Version 27. Ich bin übrigens auch mit dem Firefox mittlerweile doch wieder etwas zufriedener. Ja. Ich habe das Gefühl, dass der letzten Version, also in 26, doch schon einiges stabiler geworden ist. Habe also weniger Probleme damit. Von der Geschwindigkeit muss ich immer noch sagen, da benötigt Firefox doch noch ein deutliches Update, meiner Meinung nach. Da muss noch was passieren. Also Chrome ist wesentlich schneller, zumindest auf Linux. Und da muss was gemacht werden. Leider ist auch der Trend ja bei Google, da ich möchte es nochmal erwähnen, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass zum Beispiel bei Fotos.google.com, der Fotodienst von Google, dass da eben keine Edit-Funktion möglich ist. Google sagt, man braucht mal den Chrome-Browser dazu. Da ist natürlich nicht das Problem bei Firefox oder bei Mozilla zu suchen, sondern bei Google. Aber der Trend ist natürlich schon sehr besorgniserregend. Die Firefox-Unterstützung schwindet langsam, weil WebKit eben Chrome, Safari, viele andere Browser eben jetzt auf WebKit setzen. Und da habe ich ehrlich gesagt für die Zukunft Angst um Firefox, ja, dass wir die Seiten überhaupt gar nicht mehr richtig angucken können. So wie am Anfang, ja, fast alles noch für Microsoft Internet Explorer war und mit Firefox öfters mal Probleme gegeben hat, weil die Seite eben nur für den Explorer funktioniert hat. So kann es sein, dass jetzt vielleicht Seiten bald auftauchen, die nur für WebKit funktionieren und nicht mehr für Firefox. Ein Teil war, ist jetzt zum Beispiel eben bei Google diese prominente Edit-Funktion für Fotos. Niente mit Firefox. Muss man probieren, wie das aussieht, wenn man den User Agent in Firefox ändert zu Chrome, ob man dann mit dieser Edit-Funktion was anfangen kann. Das heißt, ob das jetzt nur aus Willkür von Google so gemacht wurde oder ob das wirklich nicht funktioniert, diese Edit-Funktion mit dem Firefox. Genau. Übrigens gibt es ein Problem, weil ich eben Firefox und Linux angesprochen habe, mit Linux Mint. Da ist bis dato immer noch keine offizielle Version verfügbar, die sich installiert, zumindest nicht unter 64-Bit. Das ist sehr, sehr traurig. Die wird kommen. Ja, auch wenn man die normalen Update-Kanäle eingestellt hat, also die Standards, das wird kommen, keine Panik. Das hat nichts mit dem Bericht zu tun von irgendeinem Entwickler da, der keine Ahnung hatte über Linux Mint. Es war ein Ubuntu-Entwickler. Das wird halt noch dauern. Für die Leute, die jetzt nicht mal warten wollen, die können sich hier mit der Anleitung, die ich verlinkt habe, ganz einfach das Teil manuell installieren. Dazu holt man sich die entsprechende Version entweder für 32-Bit oder 64-Bit von Mozilla direkt herunter, entpackt diese und legt dann entsprechend die einzelnen Links noch an in den notwendigen Verzeichnissen. Es geht ganz ratzfatz, das kann man hier also in dieser Anleitung mit Copy und Paste, kann man das einfach alles in einem Rutsch machen. Und dann hat man den Firefox 27 installiert. Ich habe noch müsse die Icons dann manuell wieder ändern auf der Oberfläche. Das wird vielleicht nicht bei jedem System notwendig sein, weil ich habe dann auch den alten deinstalliert. Dann hat er mir aber natürlich die Icons weggemacht, auch wenn die richtige Version aufgerufen wurde nach dieser Änderung. Kein Problem. Ich habe gerne so ein Clean System und da habe ich natürlich die alte Version, die standardmäßig installiert ist, gelöscht und habe jetzt nur noch die Direktversion von Firefox. Übrigens braucht man das Ganze nur einmal zu machen und nicht bei jedem Update. Firefox updatet sich dann ganz automatisch selbst. Auch das kann man natürlich einstellen, dass man das nicht automatisch geht. Aber ansonsten muss man sich da keine Gedanken mehr drum machen. Statt über den Software-Updater bei Linux geht es dann eben direkt in Firefox. Und da wird es also keine Probleme geben, hoffe ich. Ja, dann sind wir am Ende von der Rios Wohnsicht. Normalerweise habe ich jetzt hier so ein lustiges Video oder sowas. Diesmal habe ich die offizielle Seite von Sochi 2014 Olympic Games verlinkt, ja, www.sochi2014.com, und dort gibt's nämlich Spaß, ja, bei den Wettbewerben, bei hoffentlich fairen Wettbewerben, ja, wobei ich bin der Meinung, dass die sportlichen Wettbewerbe durchaus fair geführt wurden, denn nach allen Interviews, die ich bisher gehört habe, sind die meisten Sportler so richtig angepisst von der ganzen politischen Diskussion um die Sochi 2014 Spiele und die wollen einfach nur tolle Leistungen bringen und ich hoffe, dass es dann jetzt auch in den nächsten Wochen dann sich darauf die Berichterstattung konzentriert auf die sportlichen Leistungen und da bleiben einem nämlich oft die Spucke weg, wenn man mal da sieht, was da so los ist. Morgen freue ich mich schon auf die Snowboard Halfpipe der Männer und dann auch auf die Halfpipe der Damen. Wird sicherlich ganz interessante Vorführung werden und da drücke ich den Jungs und Mädels die Daumen, die dort mitmachen, dass sie wirklich hier ihre Leistung voll entfachen können. Ich habe Nationen interessieren mich eigentlich relativ wenig, von daher bin ich mal gespannt, wie cool die ihre Vorführung rüberbringen. bei dem Snowboard-Wettbewerb. So ein bisschen Coolness gibt es selbst bei Olympia noch, bei diesem Snowboard-Wettbewerb. Ja. Da merkt man auch, dass es so relativ jung ist bei Olympia. Und ja, da bin ich mal gespannt drauf. Also dann wünsche ich euch viel Spaß die Woche und nächste Woche für Olympia. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt, ja, dann äußert sie bitte Google Plus, Rios Wochensicht, ja, zu jedem Thema. Ich würde auch gern jetzt eure Meinung mal dazu hören, ja, was ihr sagt. Bin ich übers Ziel hinausgeschossen mit meiner Kritik an der Berichterstattung oder im Hinblick auf die Situation der Homosexuellen in Russland? Sagt mir, was ihr denkt. Ich finde nämlich auch Kritik sehr, sehr wichtig, ja, sofern sie konstruktiv ist, ja. Also wenn ihr Arschloch schreibt, dann landet ihr nur auf der Blockliste. Aber ansonsten gerne, ja. Oder ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, wenn ihr sagt, nein, das soll nicht öffentlich sein, ja. rio@thenetcast.com. Ja, schreibt mir rein in der Mail, wenn ich das nicht erwähnen soll, eure Zuschrift, wenn es nur für mich sein soll, dann könnt ihr auch sicher sein, dass ich das nicht erwähne. Ansonsten wird es auch nur anonym erwähnt, wenn ich das Thema irgendwie einbaue oder nochmal drauf reagiere in der Sendung, wenn ihr nichts dazu schreibt. Ihr könnt mir sogar eine Nachricht per GBG verschlüsselt schicken. Ja, dafür findet ihr den GBG-Key auf der Seite. Und auch nochmal erwähnen möchte, ist das Intro und das Outro, habe ich auch schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Das kommt von Bretonica und der Titel heißt Afterlife. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Ah, Moment, der Titel, ja. Creative Commons License 3.0 bei SA. Ist ja ganz klar, ne? Für das Lied. Und von Jamendo.com habe ich es auf Jamendo.com habe ich es gefunden. Super Sache. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffe ich bis nächste Woche. Tschüss!